Das sind unsere Themen. Versuchter Raub in Nienburg, neue Single von Frank Wesemann und HSG Nienburg spielt Remis. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Morgen tagt der Ausschuss für Landschaftspflege, Natur und Umwelt des Landkreises Nienburg. Beginn der Sitzung ist um 15 Uhr im Kreishaus am Schlossplatz. Unter anderem steht auf der Tagesordnung die Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets Teichfledermausgewässer in der Nienburger Marsch. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der Nienburger Musiker Frank Wesemann hat eine neue Single veröffentlicht. Es ist der erste Song, den Wesemann außerhalb eines Albums herausbringt. Der Titel der Single lautet Alle Jahre wieder. Mehr dazu verrät Frank Wesemann selbst. Außer der Reihe hatte ich irgendwann so einen Geistesblitz. Daraus ist tatsächlich ein Song entstanden, der jetzt erstmal außerhalb des eigentlich geplanten Albums veröffentlicht wird. Also quasi eine Single, ja, die hat einen entsprechenden Charakter, der genau in die Weihnachtszeit passt. Sagen wir mal so, ergreift zumindest auch die akute Situation ein wenig auf, die derzeit hier in Deutschland und Europa stattfindet. Zu einem Gewaltverbrechen kam es am Sonntagabend. Ein circa 20 Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen und arabischem Akzent drohte einer Frau mit einer Waffe und forderte Geld und Wertgegenstände. Der Täter schlug die Frau und flüchtete ohne Beute. Er ist circa 1,70 Meter groß und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke. Die Polizei Nienburg hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der amtierende Handball-Oberligameister HSG Nienburg musste sich am Wochenende mit einem Unentschieden zufrieden geben. Auswärts bei Helmstedt-Büdenstedt stand es am Ende 27-27. Trainer Dirk Pauling zog ein Fazit. Man wünscht sich immer den Sieg, man kann aber auch verlieren und zum Schluss einen Punkt gewonnen haben, hätten aber zwischendurch mit ein bisschen besserer Chancenauswertung vielleicht auch gewinnen können. Aber an dem Abend, an dem Tag war es einfach nicht mehr drin. Ohne Berücksichtigung der Punktstrafe aus der Vorsaison ist die HSG Nienburg aktuell Tabellenvierter. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.